Fiesta Contrabanda FM, vente al monte. La cabra siempre tira al monte. ¿Cómo fue el monte, Contrabanda? Tírate al monte, che. 31 años de Contrabanda FM. Gran fiesta en Canmasdeu. El sábado 18 de junio. ¿Te esperamos? Os esperamos. A partir de les 11 a Canmasdeu, camí de Sant Lázaro, número 12, metro Canyelles, autobús 47. T'esperem! T'esperem! T'esperem! T'esperem! T'esperem! Barcelona, Fun City Blues. Schon steht der Sommer vor den Toren der Stadt. Es soll dieses Jahr wieder einen neuen Hitzerekord geben. Erste Waldbrände toben schon im Hinterland. Ich schlendere den Paseo San Juan hinauf. Zu Plaza Tetuán, wo ich meine neue Lieblingskneipe habe. Die Zeitung El Periódico schreibt, dass Barcelona eine Amsterdamisierung durchmache. Ja, Amsterdamisation heißt es da. Dies wegen der sprunghaft zunehmenden Zahl an Fahrrädern, Fahrradwegen und Fahrradtouristen. Die Disneylandisierung Barcelonas haben wir ja schon längst hier. Die vielen Spaßtouristen, die Barcelonas Straßen als lustigen Vergnügungspark betrachten und durchwandern. Dann denke ich, sollte auch die New Yorkisierung Barcelonas erwähnt werden. Die Stadt, die nie schläft. The city that never sleeps. Denn die Ladenöffnungszeiten sind jetzt auch an den Wochenenden ausgedehnt worden. Sonntagabend zum Shoppen ins Zentrum, das geht jetzt. The city that never sleeps. Auch von der Chicagoisierung sollte gesprochen werden. Straßenraub, Schießereien auf offener Straße am helllichten Tag, Morde, all das nimmt zu. Ganze Banden strömen mit dem Tourismusboom in die Stadt. Luxusuhrenräuber sind noch das harmloseste. Und auch eine Bombayisierung ist unverkennbar. Rikscha-Fahrer, wie man sie sonst nur aus Abenteuerfilmen Hollywoods in asiatischen Metropolen kennt, durchfahren die Altstadtgassen und Boulevards mit quietschvergnügten Touristen unter den lustigen kleinen Baldachinen. Dabei läuft oft laute Bum-Bum-Musik. Disneyland, Amsterdam, Chicago, New York, Bombay. Verloren umtänzeln die Sardana-Tänzer vor der Kathedrale ihre Taschen. Das Katalanische ist ja dermaßen out, sagt jemand. Barcelona verschwindet im globalen einerlei kapitalistischer Gleichmacherei. Doch wir sind hier, um Ihnen das alles zu schildern, es zu kritisieren und andere Wege aufzuzeigen. Willkommen im Niemandsland. Zwischen allen Fronten auf 91.4 Contrabanda FM in Barcelona. Es ist der 13. Juni 2022, ein wunderschöner Montagmittag hier im Herzen des Raval in der Reina Amalia Straße. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. Bienvenidas, bienvenidos. Und noch etwas Wichtiges, am 18., das ist der Samstag dieser Woche, gibt es eine große Fete, die Contrabanda-Fete in der Canmasdeu. Oben auf dem Berg, hoch über der Stadt, mit viel Essen, Musik, Tanz, DJs und tollen Leuten. Kommt und kommen Sie massenhaft. 31 Jahre Contrabanda FM. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Нименсленд. И я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Uvalde, Texas. It was a dark day in Dallas, November 63. The day that would live on in infamy. Eine Mutter, verzweifelt und wütend, erklärt, wie die Polizei verhindert hat, dass sie und andere Mütter versuchen konnten, während des Schulmassakers von letzter Woche in Uvalde ihre Kinder zu retten. Die Schulkinder befanden sich mit einem Amokläufer in einem Schulgebäude. Dort hatte der schwer bewaffnete Mann sich mit einer großen Anzahl Schulkinder verschanzt. Die Polizei hatte das Gebäude abgeriegelt, ließ niemanden rein und schritt selber aber auch nicht ein. 40 qualvolle Minuten verstrichen ungenutzt. You got unpaid debts. We've come to collect. Amy Goodman aus Democracy Now! Schildert Folgendes. Eine Mutter in Uvalde, Texas. Sie wurde von der Polizei in Handschellen gelegt, als sie versuchte, ihre Kinder während des Schulmassakers in der Robb Elementary School zu retten. Später wurde ihr von der Polizei angedroht, dass sie eine Anzeige bekommen würde, falls sie aussagen sollte, was geschehen war. In einem Interview mit CBS News verurteilte Angeles Rose Gomez das Vorgehen der Polizei bei der Schießerei, in der 19 Viertklässler und zwei Lehrerinnen getötet wurden. Die Mutter: Sie hätten viel mehr Leben retten können. Sie hätten in den Klassenraum reingehen können. Vielleicht wären zwei oder drei getötet worden, aber nicht die ganze Klasse. Sie hätten etwas tun können. Das Fenster aufbrechen, durchs Fenster schießen. Etwas hätte getan werden können. Aber sie waren aggressiver gegen uns Eltern, die wir den Willen hatten, da reinzugehen, als gegen den Attentäter. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister. Zur Polizei sagt sie, ich brauche ihren Schutz nicht, gehen Sie weg. Ich will, dass Sie mit mir da reingehen, um meine Kinder zu beschützen. Aber die Polizisten waren aggressiver und härter gegen uns Mütter, als selber da reinzugehen. Pick up the pieces and over the flags. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian Age. Später kam raus, so Amy Goodman in Democracy Now!, dass bei den Ereignissen von Uvalde der City School District Polizeichef, Police Chief Peter Orlando, seinen Polizeiradiofunk während des gesamten Schulmassakers nicht bei sich hatte. Orlando war der Einsatzleiter, der es seinen Leuten untersagte, dem Amokläufer entgegenzutreten. Eine Stunde lang schritt die Polizei nicht ein. Blackface singer, whiteface clown. Better not show your faces after the sun goes down. I'm in the red light district, like a cop on the beat. A mother in Uvalde, Texas, who was handcuffed by police while trying to rescue her children during the school shooting at Robb Elementary School, says she was later threatened with charges if she spoke out about what happened. In an interview with CBS News, Angeli Rose Gomez condemned the police response to the shooting that left 19 fourth graders and two teachers dead. There's a party going on behind the grassy knoll. They could have saved many more lives. They could have gone into that classroom and maybe two or three would have been gone, but they could have saved a whole more, the whole class. They could have done something, gone through the window, sniped them through the window. I mean, something, but nothing was being done. If anything, they were being more aggressive on us parents that were willing to go in there. And like I told one of the officers, I don't need you to protect me. Get away from me. I don't need your protection. If anything, I need you to go in there with me to go protect my kids. And if anything, they were being more aggressive on us. They were more pertained on keeping us back than getting into that school. Living in a nightmare on Elm Street. In other developments from Uvalde, it now appears that the city's school district police chief, Peter Orlando, did not have his police radio during the school shooting. Orlando was the incident commander who ordered officers to hold back from confronting the gunman for almost an hour. Dilly Plaza, make a left-hand turn. I'm going down to the crossroads, gonna flag a ride. The place where faith, hope, and charity died. Shoot 'em while he runs, boy. Shoot 'em while you can. See if you can shoot the invisible man. Goodbye, Charlie. Goodbye, Uncle Sam. Frankly, Miss Scarlet, I don't give a damn. What is the truth? Where did it go? Ask Oswald and Ruby Leon, I know. Shut your mouth, say it, oh, asshole, now. Business is business, and it's a murder most foul. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 235. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. Y con ayuda de Dios, es por la España. Feministinnen in der Revolution. Die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. Sechster Teil. Die ersten spanischen Anarchisten und Anarchistinnen suchten sofort den Kontakt zu internationalen Zusammenschlüssen der Arbeiterbewegung. Sie traten 1870 der ersten Internationale Arbeiterassoziation bei, die 1864 auf Anregung von Karl Marx gegründet worden war und 1872 an Differenzen zwischen diesem und Michail Bakunin scheiterte. Im Unterschied zu den nachfolgenden Internationalen war die erste eher anarchistisch als marxistisch dominiert. Zum Beispiel wurde das Konzept der Selbstverwaltung vor dem Staatsmodell bevorzugt. Die spanische Organisation, die sich der Internationale anschloss, wurde im Juni 1870 in Barcelona konzipiert und in den darauffolgenden Kongressen in Valencia, September 1871, Zaragoza, April 1872 und Córdoba, Dezember 1872, Januar 1873, ratifiziert. Ihr Name war Federación de la Región Española, FRE, Spanische Regionalföderation. Regionalföderation deshalb, weil die Internationalisten und Internationalistinnen ihre jeweiligen Länder nicht als etwas Abgeschlossenes, als Nation sahen, sondern als Teil der Welt, als Region im internationalen Ganzen. Die spanischen Anarchisten und Anarchistinnen waren nach 1917 zunächst von der russischen Revolution begeistert. 1919 schloss sich die CNT, der neu gegründeten Dritten Internationale, Komintern oder Kommunistische Internationale, und 1921 der Roten Gewerkschaftsinternationale an. Die 21 Aufnahmebedingungen der Dritten Internationale, unter anderem die Anerkennung der Vorherrschaft der KPDSU und die sowjetische Niederschlagung des linken Matrosenaufstands von Kronstadt, führten jedoch dazu, dass sich die meisten syndikalistischen Organisationen von der Sowjetunion lossagten und Ende 1922 die Anarchistische Internationale gründeten. Diese wurde in Anlehnung an die Erste Internationale und deren Bakunin-Fraktion Internationale Arbeiterassoziation, IAA, genannt. Der neuen IAA fällt die Aufgabe zu, das Werk der Ersten Internationale weiterzuführen, zum endgültigen Sturz von Staat und Lohnherrschaft, zur Errichtung einer freien, staatenlosen Gesellschaft. Auf dem Gründungskongress waren Landesorganisationen aus Argentinien, Chile, Dänemark, Deutschland, Holland, Italien, Mexiko, Norwegen, Portugal und Schweden anwesend. 1923 trat dann auch die CNT ein. Wie standen die spanischen Anarchistinnen und Anarchisten zur Befreiung der Frau? Auf dem Kongress in Zaragoza 1872 sprach sich die FRE für die Emanzipation der Frau und deren Gleichberechtigung aus, und auf einem Kongress in der gleichen Stadt, 64 Jahre später, im Mai 1936, nahm auch die CNT die Forderung nach vollständiger Gleichheit der Rechte und Pflichten von Frauen und Männern in ihr Programm auf. Doch trotz der theoretischen Forderungen engagierten sich die Anarchisten und Anarchistinnen nicht sehr für die Gleichberechtigung der Frauen. Dies lag daran, dass reformistische Schritte wie die Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen für die männlichen Anarchisten nicht erstrebenswert schienen, da sie selber auch nicht an Wahlen partizipierten. Obwohl die anarchistischen Organisationen viele weibliche Mitglieder hatten, schafften es kaum welche in die höheren Positionen. Feminismus. Ähnlich wie der Begriff Anarchismus ist auch der Feminismus sehr vorurteilsbehaftet. Am liebsten verstehen Gegner, meist männlichen Geschlechts, Feministinnen als Männerhasserinnen, die die Welt so verändern möchten, dass jetzt mal die Männer unterdrückt werden. Sicher gibt es auch solch eine Fraktion unter den Feministinnen. Die meisten Feministinnen haben jedoch andere Ziele. Anders als beim Anarchismus führt beim Feminismus das verbindende Element, Feminismus als sich für die Frauen einsetzen, nicht zu einem Konsens an Grundüberzeugungen. Deshalb stelle ich hier keine Theorie des Feminismus vor, sondern gebe einen Überblick über die verschiedenen feministischen Strömungen, die vor 1936 aktiv gewesen waren. Frauenwahlrechtsbewegung. Es gab zwar schon seit dem 15. Jahrhundert die ersten Bestrebungen, die Situation der Frauen zu verbessern, doch erst mit der Französischen Revolution begannen die Frauen kollektiv für ihre Rechte einzutreten. 1791 veröffentlichte die französische Schriftstellerin Olympie de Gouges das Pendant zu den Menschen- und Bürgerrechten, die die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen hatten. Die Deklaration der Frauen- und Bürgerinnenrechte. Ihre Forderungen, Freiheit, Besitz, Zugang zu öffentlichen Ämtern, ebenso wie Rechte im privaten Bereich, wie die Zurückweisung der doppelten Moral, die Gleichstellung der Ehepartner und von legitimen und illegitimen Kindern, wurden jedoch erst wieder Mitte des 20. Jahrhunderts aufgegriffen. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in den USA die erste kollektiv-feministische Bewegung, die aus mittelständischen Frauen bestand und sich für das Frauenwahlrecht, das war die sogenannte Suffragettenbewegung, einsetzte. Viele dieser Frauen hatten sich zunächst in der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei engagiert, bis sie Parallelen in der Situation der schwarzen Sklaven und ihrer eigenen Situation als Frauen entdeckten. Dass die Feministinnen in den USA Gleichberechtigung der Geschlechter vor allem im Frauenwahlrecht verwirklicht sahen, war von der speziellen Situation der USA beeinflusst. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, für den weißen Mann, war das Wahlrecht ein Zeichen der Freiheit und wurde von den Männern, auch denen der Arbeiterklasse, tatsächlich genutzt. Die Frauenwahlrechtsbewegung verinnerlichte den Glauben an liberale und demokratische Prinzipien. Spanien, bürgerlicher und katholischer Feminismus. Ganz anders entwickelte sich der Feminismus in Spanien, wo die restaurierte Monarchie von 1875 bis 1923 und die Diktatur zwischen 1923 und 1930 das Wahlrecht zu einer Farce verkommen ließen. Da die wahlberechtigten Männer keinen Glauben in das politische System hatten, war dieses Recht auch für die Frauen nichts Erstrebenswertes. Mary Nash schildert das so: Das korrupte und ineffektive politische System führte dazu, der Politik als einem gangbaren Weg zum sozialen Fortschritt zu misstrauen. Eine Verbesserung der Situation der Frauen wurde mehr auf sozialem als auf politischem Wege gesucht, meistens ohne die traditionellen Grenzen der Rolle der Frau zu durchbrechen. Eine Ausnahme stellt eine der ersten spanischen Feministinnen dar, Concepción Arenal, die lebte von 1820 bis 1893, die öffentlich die verbreitete Annahme der physischen, intellektuellen und moralischen Unterlegenheit von Frauen angriff. Auf das Vorurteil, Frauen seien rein biologisch weniger intelligent als Männer, antwortete sie in einer Zeitschrift, dass der geistige und kulturelle Erfolg eines Menschen nicht von biologischen, sondern von gesellschaftlichen Faktoren abhänge. Als Humanistin und liberale Reformerin setzte sie sich für die Bildung als gesellschaftliches Recht, soziale Gerechtigkeit und Freiheit ein und veröffentlichte mehrere Schriften, in denen sie die Situation der spanischen Frau analysierte und kritisierte. Dabei wollte sie nie das Gesellschaftssystem ändern, doch schon mit ihrem fortschrittlichen Frauenbild stand sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts relativ allein. Verbreiteter war das konservative Frauenbild, das der katholische und der nationalistische Feminismus propagierten. Maria de Echarri, die lebte von 1878 bis 1955, war eine der Hauptvertreterinnen der katholischen Frauenbewegung, deren Ziele nicht die typische Frauenrolle sprengten, sondern eine Verbesserung ihrer Allgemeinbildung und beruflichen Ausbildung beinhalteten, damit die Frau ihre Rolle als Hausfrau und Mutter besser erfüllen könne. Gesellschaftlich sollten die Frauen zu einer Harmonie der Klassen beitragen. Die oberen Klassen sollten die unteren schützen und diese die oberen respektieren, damit der gottlose Sozialismus nicht um sich greifen könne. Obwohl die katholische Frauenbewegung die Unterlegenheit der Frau nie in Frage stellte, gelang es ihr für Frauen, vor allem der Oberschicht, kulturelle und soziale Handlungsräume außerhalb des Hauses zu schaffen. Ähnlich waren auch die Ziele der nationalistischen Frauenbewegungen des Baskenlandes und Kataloniens. Für Katalonien engagierte sich vor allem Dolors Monserdà, die lebte von 1845 bis 1919, die einerseits für die Bürgerrechte der Frauen kämpfte und andererseits für die Mittel, die es der Frau erleichterten, ihre traditionelle Rolle in der Familie und der Gesellschaft zu erfüllen. Wie die katholische bekämpfte auch die nationalistische Frauenbewegung den Sozialismus. Neben der Aufrechterhaltung der katholischen Werte kam hier noch die Bewahrung der katalanischen Identität hinzu, wie Mary Nash und Susanna Tavera in ihrem Buch Experiencias Desiguales ausführen. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 235. Eine Niemandsland-Produktion 2022. Literaturhinweis: Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch Feministinnen in der Revolution, die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg von Vera Bianchi. Das Buch ist 2003 im Unrast Verlag Münster erschienen. Pasaremos. In das Mann aus der vierten Etage springt, an den Romanen in der dritten vorbei und in Ex-RAF-Terroristin Inge Fied ist gestorben. Ein Leben wie im Film, schreibt die Taz. über den Tod der einstigen Wortführerin der Bewegung 2. Juni. Zwischen Stasi und RAF. Inge Fied war eine Wortführerin der Bewegung 2. Juni und verteidigte ihr revolutionäres Projekt bis zuletzt. Ein Nachruf. Ihre Sozialisation steht in einem krassen Widerspruch zu der Radikalität, mit der sie sich später ein Jahrzehnt lang im Untergrund bewegen wird. Es macht ganz den Eindruck, als habe die 1944 geborene Inge Fied all das abschütteln wollen, was ihr in der Kindheit und Schulzeit in Schleswig-Holstein widerfahren ist. Da man ihrer Mutter das Sorgerecht entzogen hat, wächst sie zunächst in einem Kinderheim und dann in einer Pflegefamilie auf. Sie hätte Kinderpflegerin werden sollen, erlebt schon früh eine Vergewaltigung und unternimmt einen Selbstmordversuch. Auch dass sie ein Sportstudium an der Kieler Universität ausprobiert, gibt ihr keine Stabilität. Mal schlägt sie sich als Reiseleiterin durch, mal als Hausmädchen und mal als Bardame und Striptease-Tänzerin. Ändern wird sich das erst, als Fied 1968 nach West-Berlin geht und sich dort einer Frauen-WG anschließt. Sie hat zuvor bereits lesbische Erfahrungen gemacht, aber nun gibt es ein Milieu, das es ihr erlaubt, sich in gewisser Weise als Rebellin auszuprobieren. Zusammen mit der 8 Jahre jüngeren Verena Becker ist sie zu dieser Zeit ein Liebespaar. Sie wollen gegen die Unterdrückung von Frauen protestieren und insbesondere solche Einrichtungen angreifen, in denen sich diese Einstellung manifestiert. Mit Molotow-Cocktails setzen sie Geschäfte für Brautkleidung und Sexshops in Brand. Wir schleichen im Dunkeln durch die Stadt, wird sie später in ihren Erinnerungen schreiben, und bepflastern sie mit geheimnisvollen Aufklebern. Die schwarze Braut kommt! Am Morgen sind die Schaufenster der Braut- und Pornoläden verwüstet. Die Bürger schütteln die Köpfe. Solche schönen Brautkleider! Wir stürmen die Misswahlen in den Kaufhäusern. Wir halten revolutionäre Reden über die sexuelle Ausbeutung und Entwertung der Frau und sind wieder davon, bevor die Polizei anrückt. Dann wird sie über Bommi Baumann zusammen mit Becker in die Bewegung 2. Juni aufgenommen. Das ist der Auftakt. Was folgt, sind die Beteiligung an einem dilettantischen Bombenanschlag, der zum tragischen Tod eines Bootsbauers führt, ein Banküberfall, ein Überfall auf einen Waffenladen und immer wieder neue Anläufe, Sprengstoffanschläge zu verüben. Sie wird inhaftiert und beweist großes Geschick darin, sich ein ums andere Mal zu befreien. Inge Fied entwickelt sich zu einer der prägenden Figuren der in den 1970er Jahren mit der RAF konkurrierenden Bewegung 2. Juni. Nach der Beteiligung an der Lorenz-Entführung 1975 pendelt sie zwischen West-Berlin und dem Nahen Osten hin und her, wo sie bei den Palästinensern eine militärische Ausbildung erfährt. Mal taucht sie bei der PFLP in Bagdad auf, mal bei der Palmer-Entführung in Wien, dann in Bulgarien, in Prag und in Aden im Südjemen. Doch während sich der 2. Juni, diese anarchistisch inspirierte und mit der Subkultur besonders eng verbundene Gruppierung, 1980 auflöst, schließen sich einige wie Fied der RAF an, um ihren Kampf weiter fortzuführen. Dieser Schritt wird von anderen Mitgliedern der Bewegung 2. Juni, die zumeist inhaftiert waren, als Aufgabe ihres antiautoritären Ansatzes verstanden und kritisiert. In diesem Moment spielt Fied gewissermaßen Schicksal für ihre neue, mittlerweile in Paris befindliche Truppe. Weil ein Teil aus der RAF aussteigen will, erinnert sie sich an ihre bereits 1978 eingegangenen Kontakte zu Stasi-Major Harry Dahl, dem Leiter der Hauptabteilung Römisch 12 für Terrorabwehr. Man kommt überein, dass RAF-Aussteiger ein Leben unter falscher Identität in der DDR führen können. 8 RAF-Mitglieder reisen über Prag in die DDR ein, um dort unter dem Schutz der Stasi ein neues unpolitisches Dasein fristen zu können. Doch das, was Fied mit Dahl ausgekungelt hat, gilt zunächst nicht für sie selbst. Im August 1981 gerät Fied in Paris in eine Polizeikontrolle, weil sie auf ihrer Suzuki ohne Helm unterwegs ist. Sie versucht zu flüchten. Den ahnungslosen Verfolger, einen Verkehrspolizisten, streckt sie aus kurzer Entfernung nieder. Das Ergebnis ist eine Querschnittslähmung, die sein Leben zerstört. Er stirbt im Jahr 2000 mit nur 54 Jahren, ohne irgendein Zeichen des Mitleids oder Bedauerns von Feed erfahren zu haben. Feed gelang es noch einmal zu entwischen. Doch sie ist so entmutigt, dass sie ebenfalls nach einem Ausweg aus der desolaten Lage der RAF sucht. Und so kommt es, dass sie nun selbst aussteigt, in einem Forsthaus an der Spree landet, bei Briesen gelegen. Fernab der Zivilisation firmiert es heute auf einem Feriencamp. Hinter dem Objekt 74 verbarg sich damals eine Stasi-Dependance, in der Feed auf die neue Existenz eingestimmt wird. Schließlich sollte verhindert werden, dass die DDR-Bevölkerung auf die Idee kommt, die SED würde mit der RAF unter einer Decke stecken. Doch diese Gefahr kommt nicht von ungefähr. Als Feed unter dem Decknamen Eva Maria Sommer in Dresden zur Repro-Fotografin ausgebildet wird, erkennt eine ihrer Kolleginnen, dass sie in der Bundesrepublik auf einem Fahndungsplakat abgebildet ist. Jetzt ist Alarm angesagt. Feed muss erneut ihre Identität wechseln und nun als Eva Schnell in Magdeburg Kinderferienlager organisieren. Wie es sich für eine Diktatur gehört, wird sie, wie alle anderen RAF-Aussteiger, auch vom Ministerium für Staatssicherheit rund um die Uhr kontrolliert. Durch Verwanzung ihrer Wohnunterkunft, durch das Abhören von Telefonaten und anderem mehr. Erst als die DDR nach dem Mauerfall am 9. November 1989 nicht mehr zu retten ist, dürfte den im Staatssozialismus untergekommenen Ex-Terroristen klar geworden sein, dass es unter diesen Rahmenbedingungen keine Zukunft mehr für sie geben würde. Im Juni 1990, es sind noch 4 Monate bis zur deutschen Einigung, werden die abgetauchten RAF-Mitglieder einer nach dem anderen verhaftet, ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Nun wird Feed 1992 wegen der in Paris als versuchten Mordanschlag bewerteten Schüsse vom Oberlandesgericht Koblenz zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt, von denen sie 7 Jahre absitzt. Das, was ihren Fall von denen vieler anderer unterscheidet, sind 2 miteinander verbundene Beweggründe. Zum einen verteidigt sie bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten den RAF-Terrorismus unverändert doktrinär als einen gegen Imperialismus und Kapitalismus gerichteten Guerillakampf. Und zum anderen stellt sie sich in einer Weise hinter die gerade im Untergang begriffene DDR, dass weder Honecker noch Mielke irgendein Problem damit gehabt hätten. Die in dem Land verbrachten Jahre, dass sich hinter die Ziele Antifaschismus, Solidarität und Völkerfreundschaft gestellt habe, schreibt sie noch im Juni 1990, seien für sie die wichtigsten Jahre ihres Lebens gewesen. Es klingt nach purer Projektion. Offenbar hat sie im bewaffneten Kampf nach einem Ausweg aus ihrer Sozialisation gesucht und sich immer tiefer in den Terrorismus verstrickt. Schließlich fand sie sich in einer Diktatur wieder, die keine Massenloyalität besaß. Ihr Agitprop war damit durch den doppelten Untergang besiegelt. Am 9. Mai ist sie mit 78 Jahren gestorben. Ich verlas einen Nachruf von Wolfgang Kraushaar, veröffentlicht in der Taz, in der Ausgabe vom 8. Juni 2022. Hören wir Inge Feed selber auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung vom 17.01.2011 zum Thema Kommunismus heute. Kommunismus ist nicht etwas, was durch Reform und Gesetzgebung im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung beschlossen wird, sondern kann nur, wie wir es im Programm der DKP steht, durch die revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Eigentums- und Machtverhältnisse erreicht werden. Wenn es Gesetze gibt, die uns daran hindern, legitimen Protest zu verdeutlichen, dann stimmen diese Gesetze nicht. Dann müssen wir uns nicht an diese Gesetze halten. Konkret heißt das beispielsweise, wenn Deutschland Krieg führt und als Antikriegsaktion Bundeswehrausrüstung abgefackelt wird, dann ist das eine legitime Aktion, die auch wie auch Sabotage im Betrieb an Rüstungsgütern, wie auch wilde Streikaktionen, Betriebsbesetzungen, Hausbesetzungen, militante antifaschistische Aktionen, Gegenwehr bei Polizeiattacken etc. Was Blöde wird verschwinden, was Doofes wird aufhören. Es wird alles anders, es wird alles besser werden. Nur noch gute Musik, keine blöden Texte, klar. Und außer wirtschaftlicher Unabhängigkeit wird die große Liebe wahr. Was soll das heißen? Ich übertreibe. Ich denke, ihr glaubt wohl, dass ich dazu neige. Ich soll am besten wohl gar nicht stören. Quatsch hier, doch was wollt ihr hören? Denn wenn ich realistisch bin, geh ich nicht raus. Wenn ich realistisch bin, verlass ich grundsätzlich nicht das Haus. Nicht das Haus. Nicht das Haus. Nicht das Haus. Nicht das Haus. Kommt eine Zeit, und wenn die Zeit kommt, dann haben wir gewonnen. Eine Zeit für den Sänger, eine Zeit für den Schlagzeuger, eine Zeit für Keyboard und Bass. Und wenn ihr Glück habt, dann bleibt für euch auch noch was. Was soll das heißen? Ich übertreibe. Ich denke, ihr glaubt wohl, dass ich dazu neige. Ich soll am besten wohl gar nicht stören mit meinem Quatsch hier, doch was wollt ihr hören? Denn wenn ich realistisch bin, geh ich nicht raus. Wenn ich realistisch bin, verlass ich grundsätzlich nicht das Haus. Nicht das Haus. Nicht das Haus. Nicht das Haus. Nicht das Haus. Ich liebe den Sommer. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer in Niemandsland. Die Katastrophen und kommentierte Meldungen im heutigen Niemandsland für die 14 Tage zwischen dem 13. und dem 27. Juni 2022. Die erste Meldung betrifft den Krieg in der Ukraine, Putins Krieg, wie es offiziell immer wieder heißt. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht wurde viel geschmäht wegen ihrer Behauptung, dass Putin mehr als vor dem Krieg für sein Öl kassiert. Nun geben ausgerechnet US-Medien Frau Wagenknecht recht. Nämlich die CNN und Bloomberg berechnen, dass Russland heute mehr durch den Verkauf von Gas und Öl einnimmt als 2021 und pflichten damit der linken Politikerin bei. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht vertritt in der Frage der Russland-Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine eine kontroverse, aber nicht unbegründete Position. Sie sagt, dass die Diskussion um Gas- und Ölembargos weder den völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine aufhalten könne, noch Russland wirtschaftlich zu schaden scheinen. Der Großteil der Welt beteilige sich ja nicht an Sanktionen. Dafür würden die Sanktionen aber den Menschen in Europa schaden und die Inflation anheizen, so Wagenknecht. Für die Bundesregierung scheint der komplette und wenigstens teilweise Verzicht auf die russische Energie zwar eine moralische, aber auch sicherheitspolitische Frage zu sein. Denn die Abhängigkeit von einem Land, das einen Angriffskrieg führt, soll reduziert werden. Der russische Ölanteil in Deutschland ist etwa laut Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen bereits von 35% auf 12% gesenkt worden. Doch schadet diese Entscheidung dem russischen Oberbefehlshaber Wladimir Putin wirklich und hindert sie ihn daran, den Krieg weiterhin finanzieren zu können? Offenbar nicht, wie zwei einflussreiche amerikanische Medien unabhängig voneinander berichten. Der US-Sender CNN schrieb neulich, zwar seien die russischen Erdgasexporte zuletzt um mehr als ein Viertel zurückgegangen, doch werde die Staatskasse der Russischen Föderation weiterhin ordentlich gefüllt, weil die Gaspreise deutlich gestiegen sind. Die Weltbank erwartet etwa für 2022 einen allgemeinen Preisanstieg bei Energie von 50% im Vergleich zum Vorjahr. Es sei also unwahrscheinlich, dass Russland deutlich weniger Einnahmen erzielen werde, bis weitere Exportkürzungen vorgenommen werden, zitiert CNN James Huckstep, den Leiter der Gasanalyse für den Wirtschaftsraum Europa, Nahe Osten und Afrika, EMEA, bei der Energieagentur S&P Global Commodity Insights. Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlichte eine Analyse unter der Überschrift »Wie die Welt Putins Krieg in der Ukraine bezahlt«. Als die USA und ihre Verbündeten Anfang März eine Sanktionswelle gegen Russland entfesselten, so die These, habe Präsident Joe Biden im Weißen Haus gestanden und gesagt, man habe Putins Kriegsmaschine einen mächtigen Schlag versetzen wollen. Aber während sich der Krieg in der Ukraine seinem 100. Tag nähert, ist diese Maschinerie immer noch höchst einsatzbereit, schreiben die Bloomberg-Autoren. Russland wird von einer Geldflut angetrieben, die in diesem Jahr durchschnittlich 800 Millionen Dollar pro Tag erreichen könnte. Und genau das streicht die Rohstoffsupermacht durch Öl und Gas ein. Die Autoren prognostizieren, selbst wenn einige Länder jetzt keine Energie mehr aus Russland beziehen, werden Russlands Öl- und Gaseinnahmen in diesem Jahr insgesamt etwa 285 Milliarden US-Dollar betragen. Das geht aus Schätzungen von Bloomberg Economics auf der Grundlage von Prognosen des amerikanischen Wirtschaftsministeriums hervor. Das würde sogar die russischen Energieeinnahmen aus dem Jahr 2021 um ein Fünftel übertreffen. Und wenn man andere Rohstoffe hinzurechne, dürfte Russland 2022 sogar mehr als 300 Milliarden US-Dollar einkassieren. Das ist ungefähr die Höhe der Devisenreserven der russischen Zentralbank, die im Westen eingefroren wurde. Parallel geben die Bloomberg-Analysten zwar zu, dass die Sanktionen in Russland generell schon vieles bewirkt hätten. Die Unternehmensgiganten seien aus dem Land geflohen und die russische Wirtschaft steuere auf eine tiefe Rezession zu. Doch Putin kann diesen Schaden vorerst ignorieren, denn seine Kassen sind überfüllt mit den Einnahmen aus Rohstoffexporten, die dank des teilweise durch den Krieg in der Ukraine getriebenen globalen Preisanstiegs lukrativer denn je geworden sind. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wüssten, dass sie für schlagkräftigere Sanktionen komplett auf die russische Energie verzichten müssten. Aber ihnen ist auch klar, dass die Auswirkungen auf ihre eigene Wirtschaft massiv wären. Die nächste Meldung kommt aus Holland. Es geht um die organisierte Kriminalität. Mittlerweile wird Holland ja auch schon als Narkostaat bezeichnet. Das hören die Holländer zwar gar nicht gerne, aber die Realität ist ebenso. In den Niederlanden beginnt gerade der Prozess im Mordfall de Vries. Es geht um organisierte Kriminalität, eine Bewährungsprobe für die liberale Ministerin Dilan Jesilgötz. Von einem schwarzen Tag sprach Dilan Jesilgötz. Das war am 15. Juli vorigen Jahres, dem Tag, an dem der holländische Investigativjournalist Peter R. de Vries den Folgen eines Anschlags erlag. Der Reporter, der auch zur organisierten Kriminalität recherchierte, war in Amsterdam auf offener Straße erschossen worden. Das Land war entsetzt. Jesilgötz war damals Klimastaatssekretärin. Seit Januar ist sie Justizministerin der Niederlande. Der Mord an de Vries ist nun ihr Fall, wenn am Dienstag das Verfahren gegen die beiden Angeklagten beginnt. De Vries war mehr als die holländische Variante des TV-Ermittlers Eduard Zimmermann. Er fahndete selbst und überführte Kriminelle. Das erweckte durchaus Argwohn im Milieu. Polizeischutz lehnte de Vries aber kategorisch ab. Dennoch war seine Ermordung auch eine Niederlage für den niederländischen Rechtsstaat. Viel steht in dem Mordprozess also auf dem Spiel. Jessel Götz, die ist 44 Jahre alt, weiß das. Ich glaube an die Kraft des Individuums, umschreibt die liberale Politikerin ihr Credo. Die individuelle Freiheit als Kern der liberalen Rechtsidee stößt in Holland gerade an Grenzen. Die beiden Verdächtigen im Fall de Vries, Delano G. und Kamil G., haben Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Sie sind Randfiguren im blutigen Spiel eines Drogenkartells. Dessen mutmaßlicher Boss, Rido Antagi, sollte gar per Hubschrauber aus dem Knast befreit werden. Von Narkostaat, Drogenstaat sprechen internationale Medien. Das entspricht so gar nicht dem Selbstbild des Landes. Der Fall ist eine Bewährungsprobe für die neue Ministerin und Hollands Justiz. Aus Furcht vor Nachstellungen sind die Namen vieler Zeugen anonymisiert, die Angaben zu Ermittlern geschwärzt. Selbst der Verdächtige Kamil E., der mit der Anklage kooperiert und nur Kurierfahrten erledigt haben will, sollte nicht vor Gericht erscheinen. Vor einem Geisterprozess warnte der Anwalt des mutmaßlichen Schützen Danilo G. Jessel Götz, die Liberale, setzt auf eine harte Linie. Strafen etwa auf Mord wurden drastisch erhöht. Zudem mobilisierte die neue Ministerin 40 Millionen Euro für den Kampf gegen Drogenclans. Pitbull mit Empathie, nennt die Zeitung Volkskrant die Politikerin. Ich komme von ganz links, so Jessel Götz in einem Interview. 1984 kam sie mit Schwester und Mutter nach Holland. Ihr Vater, ein kurdischer Menschenrechtsaktivist, hatte die Türkei da schon Richtung Amsterdam verlassen. Freiheit, Menschenrechte und der tiefe Glaube an die Möglichkeiten des Individuums, umschrieb Jessel Götz die Motive ihrer linksaktivistischen Eltern. Als liberale Justizpolitikerin sieht sie sich heute durchaus in deren Tradition. Die Freiheit des Einzelnen verteidigen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Ganz anders als im NATO-geleiteten Westen sieht man den Ukraine-Krieg bzw. wie hier gesagt wird, Putins Angriffskrieg in Afrika. Im Zweifel ist man dort nämlich an Putins Seite. Senegals Präsident Sall hatte nach seinem Treffen mit dem Kreml-Chef eher Verständnis für Russlands Position. In Afrika ist er damit nicht allein. Die meisten Länder Afrikas suchen derzeit eine eigene Position zum Krieg in der Ukraine. Eine Herausforderung. Bereits im April bat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky darum, vor der Afrikanischen Union AU via Video sprechen zu können. Macky Sall, Senegals Präsident und dieses Jahr Vorsitzender der Afrikanischen Union, antwortete, dass er zuvor Gespräche mit den Regierungen in Moskau und Kiew vor Ort führen möchte. Ein Termin für einen Besuch Salls in Kiew ist offen. Ein Treffen Salls mit Putin fand am 3. Juni im russischen Sotschi am Schwarzen Meer statt. Am Ende schien Sall überzeugt, dass es eher die Sanktionen gegen Russland seien, die verhinderten, dass Getreide nach Afrika kommt, als die russische Bombardierung und Blockade ukrainischer Häfen. Putin versicherte dem AU-Vorsitzenden, dass Russland alles tun würde, um die über 20 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine herauszubekommen. Trotz der ukrainischen Verminung der Häfen. Einen Tag später bombardierte Russland den Getreideexportterminal des ukrainischen Hafens Mykolaiv. Mit seiner Stellungnahme stellt sich Sall im Namen der AU tendenziell auf die russische Seite im Konflikt. Erst am 25. Mai, dem Internationalen Afrikatag, schrieb Russlands Außenminister Lavrov einen Brief an alle afrikanischen Regierungen. Darin heißt es, wir bitten euch, unsere Freunde, in deutlichen Worten eine Aufhebung einseitiger Sanktionen zu fordern, die den Transport lebenswichtiger Güter behindern. Afrikas Stimme muss gehört werden. In den drei Tagen zuvor hatte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Senegal, Niger und Südafrika besucht. Senegal wurde zugesichert, in die erst vor kurzem entdeckten Gasvorkommen zu investieren. Südafrika will Deutschland helfen, die Abhängigkeit von Kohle zu überwinden, um gemeinsam gegen Klimawandel aufzutreten. Ansonsten wurde eher aneinander vorbeigeredet. Ramaphosa beharrte auf Südafrikas historischer Lektion, wonach auch blutige Konflikte nur durch Verhandlungen überwunden werden können. Scholz entgegnete, dass man sich einig sei mit Südafrika, dass Demokratie und Souveränität eines Landes zu verteidigen seien. Blablabla. Bla. Was dabei unausgesprochen blieb, viele Länder Afrikas fühlen sich in jüngster Vergangenheit vom Westen in den Stich gelassen. Die reichen Länder horten Corona-Impfstoffe, die anderen bekamen, was übrig blieb. Den Auftrag Südafrikas und Indiens, die Patente für diese Impfstoffe zumindest für begrenzte Zeit aufzuheben, hatte die neue Bundesregierung abgelehnt. So, jetzt haben sie den Salat. Scholz bekam sogar eine Retourkutsche. Macky Sall erklärte nun, dass Afrika bei künftigen Pandemien statt zu jetzt 99 bald nur noch zu 44% abhängig vom Westen sein wolle. So verschlechtert sich Deutschlands Verhältnis zu Afrika. Während sowohl Senegals Präsident Macky Sall als auch Südafrikas Cyril Ramaphosa gemeinsam mit den Regierungschefs von Indien und Indonesien zum G7-Gipfel im bayerischen Elmau vom 26. bis 28. Juni eingeladen sind. Eine Einladung aus Eigeninteresse finden Menschen in Südafrika. Klar lädt euer Kanzler die zwei starken Männer Afrikas ein. Er will Gas von Senegal. Und es gibt so viele deutsche Firmen in Südafrika wie nirgends sonst auf dem Kontinent, weiß Onwaba M., eine 38-jährige Mutter von 6 Kindern aus dem Township Khayelitsha bei Kapstadt, die sich gut informiert zeigt. Ihre Eltern waren im Kampf gegen Apartheid im damals illegalen African National Congress, ANC, aktiv, der heutigen Regierungspartei. Ich bin parteilos, sagt sie, aber habe viel von meinen Eltern gelernt. Mein Vater war als junger Mann in der DDR zur Ausbildung als Elektriker. Ostdeutschland war ja gegen Apartheid. Westdeutsche Banken arbeiteten mit dem Apartheid-Regime zusammen. Und heute, sie holt Luft, heute sollen wir alle gegen Russland sein und den Westen und die Ukraine bei diesem schrecklichen Krieg unterstützen. Ihr Nachbar Temba, der ist 65 Jahre alt, mischt sich ein. Europa macht Krieg und in diesem Krieg, auf einem anderen Kontinent, sollen wir uns auf die eine oder andere Seite schlagen. So schrecklich die zivilen Opfer in der Ukraine sind, wen kümmern in Europa schon die Millionen zusätzlich verhungernder Kinder bei uns? Wem können wir am Ende vertrauen? Das Hilfswerk Oxfam bestätigt dies mit dramatischen Zahlen für Ostafrika, wo sich allein in Kenia, Somalia und Äthiopien innerhalb weniger Monate die Zahl vom Hungertod bedrohter Menschen mehr als verdoppelt habe, von 10 auf rund 23 Millionen. Nicht nur wegen ausbleibenden Regens, sondern auch wegen des Ausbleibens von Getreide aus der Ukraine sowie von zugesagten Hilfsgeldern. Thema USA. Der alte US-Imperialismus wird langsam als das erkannt, was er immer war. Nämlich Imperialismus. Bidens Amerika-Gipfel gerät ins Abseits. Der Teilnehmerkreis des Amerika-Gipfels, den US-Präsident Joe Biden diese Woche eröffnen will, schrumpft weiter. Auch Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador will nun nicht zum Treffen nach Los Angeles kommen. Eine Ohrfeige für den Präsidenten der USA. Angesichts des Ausschlusses einiger Länder der Region werde er sich fernhalten, kündigte Linksnationalist Andrés Manuel López Obrador an. Wir halten dies für eine Fortsetzung der alten Politik des Interventionismus und der Missachtung. Außenminister Marcelo Ebrard werde an seiner Stelle hinfahren. López Obrador sagte weiter, er habe US-Präsident Joe Biden vorgeschlagen, im Juli ein bilaterales Treffen abzuhalten. Mexiko ist einer der wichtigsten Partner der US-Regierung in der Region. Die Zusammenarbeit bei Themen wie Migration, Sicherheitsfragen und Handel ist eng. Die Absage von López Obrador gilt deshalb als harter Rückschlag für Gastgeber Joe Biden. Der Amerika-Gipfel ist ein unregelmäßig stattfindendes Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs der karibischen, nord-, mittel- und südamerikanischen Staaten. Zu dem diesjährigen Treffen hatte Biden die autoritär regierten Länder Nicaragua, Venezuela und Kuba nicht eingeladen. Am Gipfel können nur demokratisch legitimierte Regierungen teilnehmen. In Nicaragua, Venezuela und Kuba würden aber der Opposition demokratische Grundrechte verweigert, so der US-Präsident. Zuletzt hatten sich mehrere Staatschefs, unter ihnen der bolivarische Präsident Luis Arce und die honduranische Präsidentin Xiomara Castro, mit den Ausgeschlossenen solidarisiert. Sie machten ihre Teilnahme davon abhängig, dass alle Länder eingeladen werden. Musik. 91.4 in Barcelona. Von niemands Land, von niemands Land. Von niemands Land, von niemands Land. Reichreicher obszön. Mit diesen Adjektiven überschreibt der Spiegel eine Reportage, einen sogenannten Ultra-Reichtums-Report, der auch ein wunderschönes Titelbild hat. Die Gesetzlosen, heißt es da, denn die Reichen kennen ja keine Gesetze, das ist mittlerweile bekannt. Die feudalistische Welt der Superreichen. In dem groß aufgemachten Report heißt es unter anderem: Ein zunehmend gieriger Geldadel erobert die Welt und verschärft die Ungleichheit. Während die Mittelschicht über explodierende Preise und eine wachsende Steuerlast stöhnt, führen viele Superreiche kaum Geld ans Finanzamt ab. Dann fragt der Spiegel, wie immer scheinheilig: Stehen wir vor einem neuen Klassenkampf? Ja, ja, Herr Spiegel, wir stehen nicht nur vor einem Klassenkampf, sondern der Klassenkampf tobt Tag und Nacht. Die Reichen wollen immer reicher werden und nehmen den Armen immer mehr weg. Ein paar Köpfe, ein paar Zahlen. Superreiche und ihr Vermögen. Da ist zum Beispiel Elon Musk. 218 Milliarden. Nennt er sein eigen. Warren Buffett. 109,8 Milliarden. Jeff Bezos, 133 Milliarden. Michael Bloomberg, 82 Milliarden. Wir können diese feinen Herrschaften gar nicht alle aufzählen. Es sind leider sehr viele und sie wollen immer mehr. Die 2668 Milliardäre der Welt besitzen mehr als 12 Billionen Dollar. Nimmt man alle Millionäre zusammen, sind es umgerechnet 165 Billionen Euro. Fast das 50-fache des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Aber nicht nur, dass diese kleine Elite immer dreister die Wohlstandsgewinne abgreift. Sie versuchen auch mit allen Mitteln möglichst nichts davon abzugeben. Vergangenes Jahr fielen Journalisten die geheimen Steuerdaten von Superreichen in die Hände. Daraus ließ sich rekonstruieren, wie viel die Milliardäre dank zahlreicher Tricks tatsächlich an den Fiskus abgaben. So gut wie nichts. Elon Musk zahlte zwischen 2014 und 2018 lediglich 3,3% Steuern. Jeff Bezos sogar nur lächerliche 0,9%. Das hält Bezos nicht davon ab, weiter gegen jede Art von Umverteilung zu schießen und zu schimpfen und zu wettern. Diese Woche attackierte er öffentlich die bereits gescheiterten Pläne von US-Präsident Joe Biden, die Steuern für multinationale Konzerne und Reiche zu erhöhen, um damit neue Programme für Schulbildung und gegen den Klimawandel zu finanzieren. Mehr staatliche Ausgaben würden lediglich die Inflation treiben, tönte Bezos. Deswegen sei es gut, wenn die Pläne des Präsidenten scheiterten. Das Weiße Haus reagierte ungewöhnlich scharf. Es sei nicht schwer zu verstehen, warum einer der reichsten Männer der Welt ein Wirtschaftsprogramm für die Mittelklasse ablehne, das eben nur finanziert werden könne, indem die reichsten Steuerzahler ihren fairen Anteil beitragen sollen. Ganz so extrem ist es in Deutschland nicht, aber auch hierzulande gibt es genügend Möglichkeiten, sich dem Fiskus zu entziehen. Ausgerechnet die Vermögendsten des Landes haben mitunter deutlich niedrigere Steuersätze als Normalverdiener. Ah, wie kommt das wohl, wie kommt das wohl? Schon die Finanzkrise ging vor allem zu Lasten der normalen Steuerzahler mit teuren Bailouts von Banken und riesigen Konjunkturpaketen. Nun geht es Schlag auf Schlag. Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimakatastrophe. Jede einzelne dieser Krisen ist schon dramatisch genug, um Wohlstand und Wirtschaft zu gefährden. Jede einzelne kostet enorme Anstrengungen. Für die Reichen? Nein, für die anderen. Zusammengenommen könnten sie sich zu einem perfekten Sturm auswachsen. Globalisierung und Welthandel stocken, die Preise steigen rasant und die chinesische Wirtschaft droht zu crashen. Das würde dann auch alle anderen mitreißen. Treffen wird das wohl wieder einmal vor allem die finanzschwächeren Teile der Gesellschaft. Dabei ist es für viele Familien jetzt schon ein Problem, die Heizrechnung zu bezahlen und den Einkaufswagen zu füllen. Selbst für die obere Mittelschicht gibt es gute Gründe, sich Sorgen zu machen über die Zukunft, wenn die Kreditzinsen plötzlich rasant steigen, die Inflation eskaliert und die Weltwirtschaft strauchelt. Zugleich gibt es enorme Kosten zu schultern. Eine von Russland unabhängige Energieversorgung muss aufgebaut, die Industrie klimaneutral umgebaut werden und die aufgelaufenen Kosten der Pandemie müssen global abgebaut werden. Auf Staat und Steuerzahler kommen in den nächsten Jahren hunderte Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten zu. Kann man in so einer Lage zulassen, dass eine abgehobene Elite von Superreichen, die vermögendsten 0,01% der Menschen, sich ungestört isoliert mit 11% des gesamten Weltvermögens, die sich nur sorgen, wenn sie wegen des Bestellandrangs inzwischen über ein Jahr auf ihren neuen Lamborghini warten müssen, die jammern, dass der Himmel über manchen Metropolen schon so verstopft ist, weil zu viele Helikopter herumschwirren, um ihre Insassen zu Shoppingtrips, Landhäusern oder zum Abendessen zu fliegen. Ganz zu schweigen von den russischen Oligarchen, von den amerikanischen, deutschen, spanischen, französischen Oligarchen spricht man natürlich nicht im Westen, die weiter seelenruhig in Privatjets zwischen London und Gstaad pendeln, dank obszöner Vermögen, die aus dem Land gequetscht werden. Und die schweigen zusehen, so der Spiegel, wie ihre Landsleute zwischen Wladimir Putins Diktatur und westlichen Wirtschaftssanktionen zerrieben werden. Weiter führt der Report dann aus. In den Hollywood Hills kaufen sich Protagonisten der Entertainer-Elite wie Kylie Jenner gleich mehrere Häuser für 40 Millionen Dollar, während unten in der Innenstadt von Los Angeles die Obdachlosigkeit historische Höchststände erreicht. Tausende leben dort auf der Straße. Apropos Jenner, sie ist 24 Jahre alt. Ihr neuestes Haus hat 14 Badezimmer. Ja, 14 Badezimmer. Und manchmal weiß sie nicht, ob sie lieber den Bugatti, den Rolls-Royce oder den Lamborghini aus der Garage holt. Abgeben ist dagegen nicht ganz so ihr Ding. Als ein Freund Geld für eine Operation brauchte, rief sie lieber ihre Social-Media-Follower zu Spenden auf. Selbst gab sie gerade mal 5.000 Dollar. Unter Ökonomen und Politikern ist bereits von einer Neofeudalisierung die Rede, weil in den westlichen Industrieländern und asiatischen Boomregionen die Klassengesellschaft zurückgekehrt ist, in anderer, aber ebenso irritierender Form. Den neuen Adel bildet eine kleine Schicht der Milliardäre. Darunter steht die breite Masse der Durchschnittsverdiener, deren Verdruss über stagnierende Einkommen sowie steigende Steuern, Abgaben und Preise gefährlich wächst. So wie in Deutschland, wo inzwischen 3/4 der Bürger das hiesige Abgabensystem für unfair halten. Zu Recht. Jahrzehntelang haben die Regierungen in den Wohlstandszonen Europas, Asiens und Amerikas die Unternehmenssteuern gesenkt, die Vermögensabgaben abgeschafft und versucht, die Reichen dieser Welt mit allerlei Steuersparmodellen in ihre Länder zu locken. Behilflich war ihnen eine vielarmige Beratungsindustrie aus Anwälten, Bankern und Wirtschaftsprüfern, die ihrer betuchten Kundschaft ein Leben ohne Finanzamt versprach, mit einigem Erfolg. Ich verlas einen Auszug aus dem Spiegel-Report Die Gesetzlosen über die Superreichen und die neue Feudalschicht der Milliardäre, erschienen in der Nummer 21 vom 21.05.2022. Es lohnt sich, den ganzen Report zu lesen. Gott! Du hast viele arme Menschen geschaffen. Ich weiß, es ist keine Schande, arm zu sein. Aber eine große Ehre ist es auch nicht. Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn ich ein kleines Vermögen hätte? Wenn ich einmal reich wäre. Alle Tage wäre ich bidibum, wäre ich ein reicher Mann. Müsste nicht zur Arbeit. Wäre ich ein reicher Bidibum, Mann. Ich baut ein großes Haus mit dutzenden Zimmern hier in der Mitte unseres Orts, mit festem Dach und Böden aus echtem Holz. Es führt eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere führt hinab. Ja, so ein Haus, das wäre mein ganzer Stolz. Mein Hof wäre voll mit Hühnern, Gänsen und Enten und was das sonst noch kräht und schreit. Alles klagt und schnattert so laut es kann. Das wäre ein... Das wäre ein Spektakel weit und breit. Und jeder hört, hier wohnt ein reicher Mann. Oi. Wenn ich einmal reich wäre, alle Tage wäre ich blibum, wäre ich ein reicher Mann, müsste nicht zur Arbeit. Wäre ich ein reicher Blibum, Mann. Mein Weib stolziert herum, beladen mit Geschmeide und aufgedonnert wie ein Pfau. Sie zu sehen ist eine wahre Pracht. Die feinsten Delikatessen lässt sie sich servieren und tut sich auf als gnädige Frau. Scheucht das Personal bei Tag und Nacht. Die allerhöchsten Herren beten mich um meinen Rat, und sie würden mich bewundern, wie einst König Salomo. Du bist klug, Reptevier, ein Genie, Reptevier, und mein Urteil wäre für sie das A und O. Egal, ob ich denen richtig rate oder falsch. Wenn du reich bist, giltst du auch als klug. Ich hätte Zeit und könnte endlich zum Beten oft in die Synagoge gehen. Ein Platz in Jerusalem wäre mein schönster Lohn. Mit den Gelehrten diskutiert ich die Bibel, solange bis wir sie verstehen. Ach, das wünschte ich mir immer schon. Wenn ich einmal reich wäre, alle Tage wäre ich bidibum, wäre ich ein reicher Mann. Hey, müsste nicht zur Arbeit. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wäre es wirklich gegen deinen Plan, wenn ich wäre ein reicher Mann? Ich hab vergessen, wo mein Auto steht. vergessen, wann die letzte U-Bahn geht. Das letzte Taxi ist jetzt auch schon voll. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll. In 10 Minuten gehen die Lichter an. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Die nächste Disco ist dann auch schon dicht. Und ich find wieder mal den Schlüssel nicht. Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Sehen jetzt eins wie's andere aus. Allein find ich den Weg ja nie nach Haus. In keinem Hotel ist heut ein Zimmer frei. Ich hab bestimmt noch nicht mal Geld dabei. Ich hab vergessen, wie mein Auto geht. Vergessen, wo die letzte U-Bahn steht. Die Taxifahrer haben die Nase voll. Ich weiß nicht, wo ich heute schlafen soll. Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Hat gesagt, du wohnst da allein. Da wird für mich doch noch ein Plätzchen sein. Ich schlaf bestimmt ganz sicher ganz schnell ein. Sag, was du willst, du bitte sag nicht nein. Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Ja, Rio Reiser von seinem Album Über alles, Nimmst du mich mit, von 1993. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 13. bis zum 27. Juni 2022. Thema: die Stadt und die Tauben. Barcelona füttert Tauben jetzt mit Verhütungsmitteln. In der Stadt leben Schätzungen zufolge, Achtung, 1700 Tauben pro Quadratkilometer. Der von Biologen empfohlene Index für eine effektive Kontrolle dieser Taubenpopulation liegt hingegen bei 400 Tauben pro Quadratkilometer. Eine ungewöhnliche Maßnahme soll die Population nun kontrollieren. In Barcelona sind die Tauben zur Plage geworden. Schätzungen zufolge leben in der Stadt 1700 Tauben pro Quadratkilometer. Wie der Sender NTV berichtet, will die Stadt sich nun zur Wehr setzen, mit einer ungewöhnlichen Methode. Viele Bewohner Barcelonas sind die Tauben nämlich leid. Die Vögel richten zudem einigen Schaden an Gebäuden und anderen Strukturen an. Taubenkot ist säurehaltig und kann auf Dauer Stein und Metall zersetzen, so eine Expertin. Versuche, den zahlreichen Touristen das Füttern der Tauben zu verbieten, seien alle gescheitert. Die Stadt Barcelona greift nun zu anderen Maßnahmen. An Futterspendern, die in ganz Barcelona verteilt sind, werden Körner, die mit einem Verhütungsmittel versetzt sind, verteilt. Die Theorie dahinter sei, dass die Taubenpopulation auf Dauer abnimmt, wenn sich ein Großteil der Tiere nicht mehr vermehren kann. Die Wirksamkeit dieser Art Pille für Tauben ist umstritten. Einen Versuch sei es dennoch wert, meinen Fachleute. Die Maßnahme sei etwas, das man über viele Jahre hin anwenden müsse. Denn eine Überbevölkerung von zuletzt gezählten 103.226 Tauben nur im inneren Stadtbereich ist eine unzumutbare Überbevölkerung und schädlich für die Gesundheit der hier lebenden Menschen. Barcelona, Stadt der Hunde und Touristen. Eine Sache, über die die Barcelonesen und Barcelonesinnen sich am meisten beschweren, ist die übergeschnappte Tourismusdichte. Jetzt, wo die Einschränkungen der Covid-Zeit abgebaut sind, hat das Problem sich sogar noch verschärft. Die Riesenkreuzfahrtschiffe, die Partytouristen in den Touri-Wohnungen, der Wohnbezirke, der Lärm der Betrunkenen in den Straßen, all das ist, wie es scheint, mit verdoppelter Wut zurückgekehrt. Die Anwohner der Sagrada Familia, des Poblenou, des San Antonio-Kiezes, der Ciudad Bella, um nur einige Zonen zu nennen, spüren es, sobald sie durch ihre Haustüren auf die Straße treten. Das Barcelona der 12 Millionen Touristen ist wieder da. Straßengefühl, Alltagswege, Preise, öffentliche Verkehrsmittel, alles ist betroffen. Kaffee schon über 2 Euro, Nachtruhe ade, Geschrei der Ausgeraubten zur Tages- und Nachtzeit, Dreck, Essensreste, Bierbüchsen und aus Papierkörben quellender Plastikmüll. Dreck und Unrat überall. Und die Kinder der Schule von San Felip Neri, die ihren Platz für die Pause zum Spielen hatten, können nun im Inneren bleiben, denn der Platz ist mit Reisegruppen, Fahrradgruppen und den ausländischen Flaneuren überfüllt. Auch muss der Barcelonese ständig auf der Hut sein, dass ihm nicht eines der zahllosen Elektroroller, Fahrräder mit Hilfsmotoren, Segways, rasenden Fahrradbooten und Rikscha-Fahrern von hinten, von der Seite oder sogar von vorne an, um oder über den Haufen fährt. Zumindest aber streift. Und das ist auch ärgerlich. Die Leute wissen gar nicht mehr so recht, wohin jetzt mit ihrer Wut und Frustration. Weniger Touristen zu fordern, wird von der Tourismusindustrie routinemäßig als Fremdenhass und Xenophobie und Turismophobia abgestraft. Die ganze Sache schärfer zu regulieren, steht im Moment bei keiner Partei auf der Agenda, soweit wir das wissen. Und die Stadt stinkt. Altes Kanalsystem, 20 mal mehr Fäkalien, einfache Rechnung. Es fließt nicht richtig ab. Doch hinzu kommt nun noch ein relativ neues Phänomen. Die Fäkalien der heißgeliebten Vierbeiner, der Hunde, Perros, Chuchos. Deren Zahl hat sich in Barcelona in den letzten 20 Jahren verachtfacht. Jawohl, 8-mal so viele Hunde, ähnlich wie 20-mal so viele Touristen, lassen uns eigentlich kalt. Wir gehören ja nicht der gleichen Rasse an. Sie feiern und flanieren, wir nicht. Aber die Hundezahl erregt Besorgnis. 2002 gab es 20.000 Hunde. Heute sind es 170.000 Hunde, die registriert sind. 170.000 ist auch die Zahl der Kinder zwischen 0 und 12 Jahren in der Stadt. So viele Hunde, das sei ja normal, die Einsamkeit, die Pandemie, da brauche der Mensch ein Haustier, einen treuen Kameraden und so weiter. Alle haben das gleiche Recht, durch Barcelona zu rennen, Touristen, Hunde, Kinder, schreibt Adrià Pujol in einem Artikel zum Thema am 29. Mai in El País. Aber fragt er sich, wohin mit all dem Kot, dem Dreck, dem säurehaltigen Urin, der an vielen Stellen schon die Bäume verdorren lässt, das Gras in den Parks verwelken und den Appetit der Esser in den Straßenrestaurants durch Kloakengeruch dämpft. Viele Anwohner stellen Wasserflaschen an die Straßenecken. Eine Aufforderung an die Hundebesitzer, den Urin ihrer vierbeinigen Lieblinge doch bitte wegzuspülen. Und auch das funktioniert zum großen Teil überhaupt nicht. Sie hören Niemandsland, die Stadtnachrichten aus Barcelona. Stunk im Rathaus. Der Primer Teniente der Alcalde, Jaume Colboni von der sozialistischen PSC, hat seine Koalitionspartnerin von BCN En Comú, Barcelona En Comú, beschuldigt, den Wahlkampf im kommenden Jahr zu früh eingeläutet und ihre Kandidatur überstürzt angekündigt zu haben. Ein drittes Mandat von Frau Bürgermeisterin Ada Colau sei gar nicht vorgesehen gewesen, so Colboni. Wird Ada Colau sich jetzt auf die Probleme der Stadt oder ihren Wahlkampf konzentrieren, so Colboni verärgert. Es primavera, no només a Contrabanda FM, sinó també a Niemandsland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Feminizid in Barcelona. Zwei junge pakistanische Frauen. Die Schwestern Aroyi und Anesa Abbas, Anwohnerinnen in der nördlich von Barcelona gelegenen Kleinstadt Terrassa, wurden am 19. März mit einem Trick in ihre Heimatstadt in Pakistan gelockt, wo sie in einem Ehrenmordkomplott der Familie umgebracht wurden. Die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra ermittelt gegen die Verdächtigen aus dem Familienumfeld. Auch die pakistanische Polizei hat eine Gruppe von 6 Personen in Gujarat, Pakistan, verhaftet. Gujarat liegt im westlichen Teil Pakistan, wo die meisten in Katalonien lebenden Pakistani herstammen. Die 2 jungen Frauen hatten vor, sich scheiden zu lassen, um mit ihren in Barcelona lebenden geliebten Freunden zusammen sein zu können. Dieser Plan kostete sie das Leben. Am Tag ihrer Ankunft in Pakistan wurden sie ermordet. Unter den unter Mordverdacht Verhafteten befinden sich die 2 Ehemänner und die Brüder der Opfer. Die Morde haben ein Problem in den Blick gerückt, das in Barcelona viele, wahrscheinlich tausende junge Mädchen und Frauen aus muslimischen Familien betrifft. Die Zwangsverheiratung und die Bedrohung durch Ehrenmord. Catalangate. Der geflüchtete Ex-Präsident Kataloniens, Carles Puigdemont, so bestätigen jetzt die Abhörprotokolle des Geheimdienstes, hatte die Aktivistin Elsa Artadi, später Parteichefin, wenige Tage vor der Abspaltungserklärung beauftragt, an mehreren Treffen mit russischen Geschäftsleuten und Geheimdienstagenten über eine mögliche Finanzierung eines katalanischen Separatstaats durch russische Kryptowährung teilzunehmen. Thema Terrorverdacht nicht bestätigt. CDR, das sind die Comités de la Defensa de la República, Komitees zur Verteidigung der Republik. Da gab es einen Freispruch. Eine CDR-Aktivistin wurde jetzt vom obersten Gerichtshof freigesprochen. Sie war von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden, Gewaltaufrufe über Twitter an separatistische Gesinnungsgenossen und Genossinnen geschickt zu haben. Tamara Carrasco, so heißt die Frau, wurde 2018 als CDR-Mitglied verhaftet. Sie erhielt lediglich eine leichte Strafe wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Wohnhölle Barcelona und der Tod. Das Rathaus informierte am Mittwoch vergangener Woche, dass der Grund für den Selbstmord eines Mannes im Bezirk Bon Pastor ein Betrugsdelikt war. Der Mann wohnte seit 2018 in einer Sozialwohnung des Rathauses, ohne den entsprechenden Wohnberechtigungsschein zu besitzen und war zwangsgeräumt worden. Daneben lief ein Verfahren wegen Betrugs gegen den Selbstmörder. Dies erklärte die Stadträtin Concejal de Habitatge, die Wohnraumstadträtin Lucia Martin. Versuche, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen und ihm Wohnungsalternativen anzubieten, seien gescheitert. Der Mann galt unter den Nachbarn als konfliktiv. Es gab Schlägereien, Ruhestörungen und Belästigungen. Die seien seit Jahren zu beklagen gewesen. Der Mann stürzte sich vom Balkon, als die Hausverwaltung das Türschloss austauschte. Galoppierende Inflation. Neben den Energiekonzernen kommen jetzt auch die Wasserwerke mit kräftigen Preiserhöhungen. Unser Wasser wird in 23 Bezirken von Barcelona um 4,02% teurer. Dies teilte der Consell de Área Metropolitana zu Beginn vergangener Woche mit. Musik. Catalan Gate 2. Die Ex-Präsidentin der rechtsnationalistischen Partei Junts, Elsa Artadi, musste am Dienstag vergangener Woche zum Thema Kryptowährung und Russland-Affäre aussagen. Sie bestätigte zwei Treffen zum Thema Kryptowährung, die sie im Hotel Colón von Barcelona gegenüber der Kathedrale mit russischen Regierungsvertretern unterhalten hat. Dies war am 21. und 24. Oktober 2017, also zwei Tage vor der einseitigen Unabhängigkeitserklärung der katalanischen Regionalregierung unter Carles Puigdemont, der wenig später die Flucht ergriff. Die berühmte DUI-Affäre. Declaración Unilateral de Independencia, einseitige Unabhängigkeitserklärung. Laut Frau Artadi habe das Treffen nur 20 Minuten gedauert und es seien keinerlei Vereinbarungen getroffen worden. An dieser Stelle ermahnte der Richter sie, dass eine Falschaussage oder eine Lüge mit Gefängnis bestraft würde. Mit von der Partie waren, laut Frau Artadi und laut Geheimdienst, bei dem Treffen am 26. Oktober ein gewisser Herr Víctor Terradellas, Ex-Beauftragter der separatistischen Außenpolitik der Rechtspopulisten von CDC, der katalanische Geschäftsmann Jordi Sardà Bonevi, der russische Ex-Diplomat Nikolai Sadovnikov und der russische Ex-Militär Sergei Motin. Ich erinnere mich nicht, worüber gesprochen wurde, erklärte Frau Artadi dem Untersuchungsrichter. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes nahm die einstige Junts-Chefin den Hinterausgang, um Presse und Medien auszuweichen. Mit von der Partie war auch der mutmaßliche Ex-Geheimdienstmann und Geschäftsmann Alexander Dimitrenko, der für die Generalitat Flüssiggasgeschäfte via Hongkong eingefädelt hatte. Ein Umfrageergebnis, durchgeführt von dem Radiosender Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya vom 1. Juni 2022. Die Frage lautete: Verleiht das Defizit an Investitionen durch den Zentralstaat in Katalonien dem Independentismo-Separatismus-Flügel? Sie ja, meinen 70%, no nein, 30%. Thema Geschäftssterben in Barcelona. Der lokale Einzelhandel ist vom Aussterben bedroht. Der charakteristische Via de Gòtic, die Hauptschlagader des Barrio Gótico von Barcelona, verliert in diesen Tagen ein weiteres emblematisches Geschäft mit Tradition und von lokaler Prägung, die Herboristeria Agricola in der Calle Comtal. Grund für das Verschwinden von immer mehr Geschäften sind die enormen Mietpreissteigerungen. Überall entstehen große Lücken im Straßenbild der Altstadt, wo sich dann Tinef-Läden für Touristen breit machen oder globale Investitionsketten ihre Filialen aufmachen. Auch ästhetisch schlägt sich das im Straßenbild nieder. Kunstvolle traditionelle Geschäftsfassaden aus der Zeit des vergangenen Jahrhunderts weichen den Chromfassaden der Global Business-Ketten. Der Kräuterladen Herbolario Agricola wurde in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründet. Besonders die emblematische Calle Condal ist vom Würgegriff des Mietwuchers betroffen. In den letzten Jahren mussten hier aufgeben eine Fleischerei, ein Käseladen, ein Hutgeschäft, drei Juweliere, zwei traditionelle Restaurants, ein Optikerladen. An ihrer Stelle sind grelle Souvenirshops, Mobiltelefon-Zubehörläden und Geschenkelädchen getreten. In dem vor kurzem geschlossenen Kabeljau-Bacalhau-Laden kommt demnächst eines der vielen Nails, Nagelstudios, hinein. Die Besitzer fordern zum Teil 28.000 Euro Miete pro Monat. Kein Witz. Wohnhölle Barcelona, zweiter Teil. Eine weitere Zwangsräumung konnte vergangene Woche diesmal verhindert werden. Ort Calle de Ferran, im absoluten Tourismusdreieck zwischen Rambla, Via Laietana und Plaza Catalunya. Die 69 Jahre alte Teresa und ihr Sohn Jonathan konnten die für Ende Mai vorgesehene Zwangsräumung mit Unterstützung zumindest bis zum 30. September hinauszögern. Resistem al Gòtic, die Mieter-Solidaritätsbewegung, hatte zur Blockade der Zwangsräumung aufgerufen. Viele Unterstützer der Familie kamen. der Hausbesitzer ein nach dem Gesetz sogenannter Gran Tenedor, also ein Großimmobilienhalter, ist nach dem Gesetz 24 von 2015 des katalanischen Wohnrechts dazu verpflichtet, bei sozial schwachen Mietern einen sozialen Ersatzwohnraum bereitzustellen. Dies hatte er nicht getan. Ein Bußgeld von 30.000 Euro wurde dem Großimmobilienhalter bereits aufgebrummt. Fiesta Contrabanda FM, vente al monte. La cabra siempre tira al monte. Oh, fa il monte, contrabanda. Tirate al monte. 31 años de Contrabanda FM. Gran fiesta en Can Masdeu. El sábado 18 de junio. Te esperamos. Os esperamos. A partir de les 11 a Can Masdeu, camí de Sant Lázaro, número 12, metro Canyelles, autobús 47. Te esperem. Te esperem. Te esperem. Te esperem. Te esperem. Stadtverkehr Barcelona. Die bei Touristen beliebten und unter Anwohnern verhassten Bici-Taxis oder Rikschas sollen nach dem Sommer aus dem Stadtverkehr und dem Stadtbild verschwinden. Die gemischte Kommission, Kommission Mixta aus Rathaus und Generalitat, hat vereinbart, die Bici-Taxis in der Stadt zu verbieten. Laut Jaume Colboni, dem Teniente de Alcalde, gab es einen absoluten Konsens darüber, diese Fahrzeuge abzuschaffen. Es gäbe nur negative Aspekte bei diesen Bici-Taxis, sowohl was die Sicherheit als auch die Besetzung von Fußgängerzonen, Straßen und Plätzen betrifft. In zwei Schritten soll das geschehen. Zuerst einmal wolle man die Zahl dieser Rikschas beschränken, bis zum Sommer. Ada Colau erklärte, dass der Tourismusindustrie und ihren Aktivitäten und Geschäftsmodellen im Stadtbereich gewisse Grenzen gesetzt werden müssen. Nach dem Sommer werden dann die Bici-Taxis ganz verboten sein. Geschätzte 1.500 von diesen oft mit einem Affenzahn durch die engen Gassen rauschenden Bici-Taxis, in der dann 3, 4 oder manchmal auch mehr Touristen sitzen, die meisten ohne Lizenz, zirkulieren hier, wie gesagt, im Stadtbereich. Viele gehören indischen und pakistanischen Geschäftsleuten, die sie aber untervermieten an Leute, die wiederum Fahrer anheuern. Auch das Thema Drogenverkauf und Prostitution im Zusammenhang mit Bici-Taxis wurde erwähnt. Viele Fahrer sind Immigranten ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Ein weiteres Problem für diese Menschen natürlich. Bye bye Cambrai heißt ein Motto, unter dem die Lehrer und Lehrerinnen und die Lehrergewerkschaften am Donnerstag, dem 3. Juni, den Verkehr auf der Gran Via unterbrachen. Dies geschah aus Protest gegen die Auflagen des katalanischen Bildungsministers, eben dem Herrn Cambrai, dessen Politik die Interessen der Pädagogen seit langem schon verletzt. Die Demonstranten forderten den Rücktritt des Ministers Cambrai und bessere Arbeits- und Lehrbedingungen an den katalanischen Schulen. Barcelona, Festival und Gastronomie statt. Am vergangenen Wochenende begann das berühmte Primavera Sound Musikfestival mit viel Musik und sommerlichen Temperaturen. 12 Tage mit über 670 Aufführungen und Konzerten, verteilt auf Bühnen zwischen dem Forum Park, dem Poble Español oder Konzerthallen wie dem Razzmatazz, der Sala Apollo und dem Sidecar. Berühmte Namen der internationalen Musikszene sind zu nennen: Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, Bauhaus, Beck, The National und viele andere. Gastronomie Kataloniens und Barcelonas. Die lokale Gastronomie installierte am vergangenen Wochenende eine Probierfressmeile auf der Rambla, die Tast a la Rambla. Hier konnten die Flaneure und Touristen, Anwohner und Freunde des guten Essens, der guten Küche, die Produkte der lokalen Gastronomie probieren. Insgesamt 38 Restaurants, Tapas-Bars und Kuchenbäckereien, Konditoreien hatten ihre Stände und Bratküchen aufgebaut und boten an, was ihre Küchen und ihre Bratroste zu bieten haben. Ich war da und habe einige Sachen probiert. Lohnt sich, die mediterrane Küche kennenzulernen und genießen zu lernen, ist wirklich lohnenswert. Diese 8. Semana, also Woche der Gastronomie de Barcelona, wird unter anderem von den Nachbarschafts- und Anwohnervereinen der Rambla, der Asociación de Amics de la Rambla und den Gastronomieverbänden organisiert. Thema Schweinebande. Zwei maghrebinische Jugendliche, 21 und 17 Jahre alt, wurden am Samstag auf dem Bahnhof Sants de Barcelona von einer Polizeistreife der Guardia Urbana verhaftet, als sie mit Sprengstoffgürteln und Kabeln vor der Bahnhofshalle herumstrolchten und sich Fotos machten. Dies geschah im dichten Feiertags- bzw. Pfingstverkehr. Tausende Fahrgäste waren unterwegs. Die zwei Terrorsimulanten, denn die Sprengstoffgürtel stellten sich nachher als Attrappen heraus, wurden verhaftet und identifiziert. Sie bleiben wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vorerst in Haft. Ob sie auch noch nach dem Antiterrorprotokoll angeklagt werden, steht noch nicht fest. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда. FM 91.4 Barcelona. Primavera Sound, zweiter Teil. Einen Publikumsrekord am ersten Wochenende des Primavera Sound Festivals in Barcelona gab es zu vermelden. 66.000 Zuschauer waren es am Donnerstag, 74.000 am Freitag und 80.500 am Samstag. Insgesamt 220.500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Konzertbesucher an den ersten drei Tagen auf dem Forum Konzertgelände. Der Publikumsansturm erzeugte natürlich auch Probleme. So kam es am Donnerstagabend zu gefährlichen Zusammenballungen von Menschen an gewissen Nadelöhrpunkten des Geländes. Und auch lange Warteschlangen mussten die Besucher ertragen. Die Festivalleitung entschuldigte sich nachher förmlich bei den Teilnehmern. Und noch eine Nachricht aus der Wohnhölle Barcelona, dritter Teil. Laut Informationen der Nachrichtenagentur EFE und gestützt auf die jüngsten Daten des Consejo General del Poder Judicial, CGP, das ist der Generalrat, sagen wir mal, der Justizmacht, liegt Katalonien mit 2410 Zwangsräumungsvorgängen allein im ersten Trimester 2022 an erster Stelle bei den Zwangsräumungen in Spanien. Das sind 21,8% aller Zwangsräumungen im Land. Danach folgt die Comunidad de Valencia mit 1.863, Andalusien mit 1.858 und an vierter Stelle Madrid mit 1.005 Zwangsräumungen. 11.072 Vorgänge beträgt die Gesamtzahl aller im ersten Trimester in Spanien durchgeführten Zwangsräumungen. Wie viele Menschen und welche Schicksale sich hinter diesen Zahlen verbergen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Und die letzte Meldung betrifft die Operación Retorno, die Rückkehr. Nach dem langen Pfingstwochenende, der sogenannten Puente, kehrten am Montag, dem Pfingstmontag, eine 500.000 Autos in die Stadt zurück. 50 Kilometer lang war die Schlange in Stadtrichtung. Betroffen war natürlich wieder die AP7, wobei ein Unfall bei Montornès allein an dieser Stelle 20 Kilometer lange Staus verursachte. Schlag nur für mich und die, die bei mir sind. Augen auf, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann? Jeder liebe das so viel. Yeah. Niemandsland Kinowelten. Es gibt etwas für Borgen-Fans, und zwar eine neue, eine vierte Staffel. In der neuen Staffel der dänischen Politserie Borgen entspinnt sich ein grandioser Nordic Noir, der zwischen grönländischem Eis und den Hinterzimmern der Macht hin und her wechselt. Auf Netflix zu sehen, natürlich mit Sitze Babette Knudsen als Brigitte Nyborg. Det kan jo blive en klimakatastrofe. Jeg er gået til valg på nogle markante klimamål, og de løfter har ikke tænkt mig at svigte. Og jeg kan ikke have en udenrigsminister, som går solo og fører sin personlige klimapolitik ind. Solche wie wir führen kein normales Leben. Wir kommen zu spät nach Hause, stehen zu früh auf und enttäuschen zu viele, die wir lieben. Also spricht Brigitte Nyborg, die ist 53 Jahre alt, inzwischen Außenministerin von Dänemark und inmitten einer Krise, die es ja immer gibt in ihrem Leben. Würdest du nicht auch lieber eine wählen, die schuftet, als eine, die ihre Kinder um vier abholt, fragt sie ihr gegenüber, einen jungen Mann mit dem schönen Namen Ager Holm Kierkegaard, der ihr wichtigster Getreuer ist, um aus eben dieser Krise wieder herauszukommen. Ja, sagt er, aber es ist traurig. Nyborg schenkt sich noch ein Glas Weißwein ein und ein flehendes Lächeln legt sich in ihr Gesicht. Dann wirft sie die Arme in die Luft und sagt, so sind wir aber. Wie Politiker sind, wie sie Politik machen und vor allem, was die Politik wiederum mit ihnen macht, das zeigt die dänische TV-Serie Borgen. So genau und so gnadenlos wie keine Serie zuvor. Die Geschichte der Brigitte Nyborg, gespielt von Sitze Babette Knudsen, ihr Aufstieg zur ersten weiblichen Regierungschefin Dänemarks, noch bevor es die Sozialdemokratin Helle Thorning-Schmidt dann im wirklichen Leben wurde, ihr Niedergang und ihr schließlicher Wiederaufstieg, wurde als dänisches Fernsehwunder bestaunt. Trotz mannigfacher Nachahmungsversuche, auch mit großem Budget und noch größeren Namen, wurde Vergleichbares nie erreicht. USA, Russland, China. China, der ist ja ege Iratsetter. Und eigentlich schien sie auserzählt. 9 Jahre ist es her, dass man Nyborg zuletzt gesehen hat. Glücklich nach gewonnener Wahl, mit sich und der Politik im Reinen und im Übrigen auf Arte. In der Zwischenzeit wanderte die Serie jedoch zu Netflix und dort setzt man derzeit mit Vorliebe auf Gelehrtes und Bewährtes. Siehe auch Bridgerton und Stranger Things. Wieso also nicht, die Mutter aller Politserien fortzuführen? In der wirklichen Politik geht es schließlich auch weiter. Die neue Borgen-Staffel, so urteilt die Berliner Zeitung, ist gespenstisch eng an die aktuelle Weltlage angelehnt. Im Zentrum steht ein Ölfund in Grönland. Nyborg, deren Partei sich dem Klimaschutz verschrieben hat, würde die Sache gerne abmoderieren, muss aber feststellen, Klima und Umwelt bedeuten den Grönländern nichts. Ganz im Gegenteil träumen sie in Nuuk davon, ein arktisches Abu Dhabi zu werden und sich mit den Ölmillionen vom dänischen Tropf zu befreien. Erschwerend hierzu kommt, dass bei den Bohrungen ein Russe mitmischt, ein mutmaßlicher Handlanger Putins, der soeben die Ukraine überfallen hat. Andererseits wäre Dänemark gerade deshalb gerne unabhängig von russischer Energie und könnte das Öl gut gebrauchen. Nyborg ist mithin in ihrem natürlichen Lebensraum, zwischen allen Fronten. So entspinnt sich ein grandioser Nordic Noir, urteilt die Berliner Zeitung, der beständig und souverän zwischen grönländischem Eis und den dänischen Hinterzimmern der Macht hin und her wechselt. Die Macht hat ein Eigenleben. Plötzlich lässt du alles im Stich, woran du geglaubt hast, sagt Nyborg da einmal. Und sie meint es so. Borgen, Macht und Ruhm, Serie, 8 Folgen, auf Netflix. Viel Spaß beim Schauen. So geht mal lieb rein. Genau so. So. Altså, lige nu ser det ud til, at jeg har valget mellem at gå af eller at ændre holdning til olien. Und damit verabschiede ich mich aus dem heutigen Niemandsland. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, fürs Zuhören auf 91.4 FM, Contrabanda hier in Barcelona und auf www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, adeo, adios, bis in 14 Tagen.